Oder beneiden Sie die Menschen um das, was Allah ihnen von seiner Huld gegeben hat? Nun, wir gaben der Sippe Ibrahims die Schrift und die Weisheit und gaben ihnen gewaltige Herrschaft.